diesem edlen Kreise, welch hoher Anblick macht mein Herz erglüht. So viel der Helden, tapfer, deutsch und weise, ein stolzer Eichwald, herrlich frisch und grün, und hold und tugendsam erblick ich Frauen lieblicher Blüten, Düfte reichsten Kranz. Es wird der Blick wohl trunken ihr vom Schauen, mein Lied verstummt vor solcher Anmut Glanz. Ihr Edlen mögt in diesen Worten lesen, wie ich erkenn der Liebe reinstes Wesen.